meine Weise. Ein Schuss, ein Kreis und eine Liste. Ein Brennen, der Glück. Ja, ein Gott, ein Leichtbär. Ein Fleisch, ein Blut, ein Paar, ein Glaube. Ich seid so viel Leute, die ganz